Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 19. Und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Gott segne dieses Wort. In Christus. In diesem Bibeltext hier aus dem Philipperbrief schreibt Paulus an die Philipper, die Gemeinde dort, die Glaubensgemeinde dort, und ermutigt sie, weiterzumachen. Denn es ist eines der Briefe, wenn ihr mal die Briefe von Paulus durchlest, wo Paulus wirklich auch voller Lob ist, ja, für die Leute. Nicht, weil sie gute Taten vollbringen, aber weil Paulus sieht, wie Christus in und durch die Männer und Frauen, die Gemeinde dort wirkt und dass sie großzügig sind und anderen Menschen helfen und spenden, ja, und Sachen tun. Und wie gesagt, das ist also einer von den Briefen von Paulus, wo er nicht nur ermahnt oder viel ermahnen muss, aber sehr viel Lob ist dort. Eine der wenigen Ausnahmen, es ist einfach so, ja, das ist die Glaubensgemeinde hier befand sich eben in einem guten spirituellen Zustand. Nun ist aber doch wichtig zu verstehen, dass Paulus sie doch nicht ermahnt, aber doch warnt, zu verstehen, dass alles, was sie haben, von Gott kommt. Ja, und wenn es dann eben heißt, mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht, dann bezieht sich das auf alles, was Menschen brauchen. Also nicht, was wir wollen, ja, aber was wir brauchen. Also Kleidung, Nahrung, ein Dach über dem Kopf, diese Dinge, nicht was wir wollen, Reichtum, Macht, Wirkung, Beziehung, Einfluss, materielle Dinge, das sind Sachen, die wir vielleicht wollen, aber nicht Sachen, die wir brauchen. Und es ist sehr, Paulus ermutigt, die Menschen und auch uns, die wir dies lesen, bescheiden zu sein. Und es ist ein Fehler zu denken, dass wenn wir zu Christus kommen, dass wir dann auf einmal ja materiell reich sind und Wohlstand haben und Einfluss haben. Ganz im Gegenteil, das kann so sein, aber das muss nicht so sein und ist meist nicht der Fall. Das ist falsch, wenn das irgendwie jemand so sagt. Denn darum geht es nicht. Wenn es heißt, in Christus, dann heißt das, dass wir in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus wachsen durch den Heiligen Geist, der uns leitet und uns ins Herz spricht. Und Jesus Christus weiß schon, weil er Gott im Fleische ist, er ist ja wieder auferstanden und dann in den Himmel gefahren und ist da, uns zu helfen, und weiß genau, was wir wann, wie, wo und wann auch brauchen. Sein Zeitrahmen und wie er das tut, sind sehr, sehr unterschiedlich, auch von Mensch zu Mensch und Situation zu Situation. Und das müssen wir uns nochmal in Erinnerung rufen, dass das so ist. Und das heißt, in Christus, beziehungsweise in Christus Jesus, wird uns Gott alles geben, was wir brauchen. Und er tut das, damit wir eben sein Reich oder seinen anderen Menschen von Jesus Christus erzählen können und uns auch selber, dass wir in unserer persönlichen Beziehung mit ihm wachsen können. Ja, er möchte nicht, dass wir leiden oder dass wir Leid zugefügt wird oder so. Das ist nicht seine Absicht. Wenn wir aber Schwierigkeiten und Probleme manchmal haben, dann ist das so, dass nicht immer, aber oft, dass Christus uns in eine noch engere Beziehung zu ihm einlädt. Also, wendet euch nicht von Christus ab, in keinster Weise, wenn Schwierigkeiten und Sorgen kommen. Ganz im Gegenteil, da lohnt es sich dann, sich Christus noch näher zuzuwenden, also in Wort, in der Bibel lesen und im Gebet. Und darauf kommt es an. Es ist eine Herzensangelegenheit. Und Paulus sagt auch nochmal, lest mal durch den ganzen Philipperbrief, kann man gut durchlesen, sagt eben auch, dass er selber weiß, wie es ist, nun mit viel oder mit vollem Bauch oder mit leerem Bauch zu leben, und Paulus versteht dann, dass das alles von Christus ist, kommt, und manchmal eben auch ein leerer Bauch sozusagen da ist, dass er in seiner persönlichen Beziehung zu Christus wachsen kann. Aber letztendlich ist es so, dass Christus sich um alle seine Kinder kümmert, egal wer wir sind. Und ob wir nun reich sind oder arm, gesund oder krank, Mann oder Frau, Junge und Mädchen, das macht keinen Unterschied. Wichtig ist, dass wir zu Christus kommen und in Christus dann, wie hier auch im Philipperbrief zu verstehen, dass er sich um uns kümmert und sich um uns sorgt. Vor allem eben um unsere spirituelles, unser Seelenheil. Das ist das Hauptanliegen, das Jesus Christus hat für alle Menschen. Ja? Und versteht das dann, liest nochmal durch im Philipperbrief, und das heißt es dann eben in Christus, dass Gott sich um uns sorgt. Das ist hier sehr gut dargestellt im Philipperbrief. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort hier und dein Versprechen im Philipperbrief, dass wir lernen, dass es darauf ankommt, dass wir dich in unsere Herzen schalten und walten lassen, als reuige Sünder zu dir kommen, uns von der Sünde abwenden und du dann in und durch uns wirkst und du dich um uns kümmerst, ja, und uns hilfst mit unserem täglichen Leben, was wir auch immer brauchen. Du weißt das. Du siehst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, alles in einem. Und das können wir nicht tun und wir wissen das nicht. Und wir danken dir für deine Hilfe und besonders eben die Ermutigung hier, die wir in der Bibel haben, im Philipperbrief. Die wir bescheiden mit Bescheidenheit, in Bescheidenheit und Dank zu dir kommen. Und wie du uns hilfst in verschiedensten Weisen. Und wir danken dir für all das. Und beten dies in deinem Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.